Erster Satan wollte, dass David Israel zählt. Zweiter David sagte, zählt alle Menschen in Israel. Sagt mir die Zahl. Dritter Job sagte, Gott soll dem Volk mehr Menschen geben. Warum willst du das tun? Vierter Job musste Davids Befehl folgen. Er zählte die Menschen. Dann kam er nach Jerusalem. Fünfter Job sagte David die Zahlen. In Israel gab es 1.100.000 Männer. In Juda gab es 470.000 Männer. Sechster Job zählte Levi und Benjamin nicht. Er fand Davids Befehl sehr schlecht. Siebter Gott fand Davids Tat nicht gut. Darum bestrafte Gott Israel. Achter David sagte zu Gott, ich habe einen großen Fehler gemacht. Bitte vergib mir. Neunter Gott sprach zu Gad. Gad war ein Prophet für David. Zehnter Gott sagte zu Gad, geh zu David. Ich gebe dir drei Möglichkeiten. Wähle eine. Elfter Gad ging zu David. Er sagte, Gott spricht, wähle jetzt. Zwölfter du kannst wählen, 3 Jahre wenig essen. Oder 3 Monate Flucht vor Feinden. Oder 3 Tage Krankheit im Land. 13. David sagte, ich habe große Angst. Ich will in Gottes Hand fallen. Gott ist sehr gut. 14. Gott schickte eine Krankheit nach Israel. 70.000 Männer in Israel starben. 15. Gott schickte einen Engel nach Jerusalem. Der Engel sollte zerstören. Gott hatte Mitleid. Er sagte zum Engel, hör auf. 16. David sah den Engel Gottes. Der Engel hatte ein Schwert. Das Schwert zeigte auf Jerusalem. David und die Männer fielen auf den Boden. 17. David betete, ich habe gesündigt. Was hat das Volk getan? Bestrafe mich und meine Familie. 18. Der Engel sagte zu Gad, sag David, er soll einen Altar bauen. Das soll auf Ornans Dreschplatz sein. 19. David ging dorthin, wie Gad es sagte. Gad sprach im Namen Gottes. 20. Ornan kam zurück. Er sah König David. Seine 4 Söhne versteckten sich. Ornan drosch Weizen. 21. David kam zu Ornan. Ornan sah David. Er verneigte sich tief vor David. 22. David sagte, gib mir diesen Platz. Ich baue einen Altar für Gott. Ich bezahle den Preis. 23. Ornan sagte, nimm es einfach. Ich gebe dir Rinder und Holz. Ich gebe dir alles. 24. David sagte, nein, ich will es kaufen. Ich bezahle den vollen Preis. 25. David gab Ornan 600 Goldstücke. Das war der Preis für den Platz. 26. David baute einen Altar für Gott. Er brachte Opfer dar. Gott schickte Feuer vom Himmel. 27. Gott sagte dem Engel, steck dein Schwert weg. 28. David wusste, Gott hatte ihm geantwortet. Darum opferte David dort. 29. Das Zelt Gottes war in Gibeon. Mose hatte es gebaut. Der Altar war auch dort. 30. David konnte nicht zu Gott gehen. Er hatte Angst vor dem Schwert des Engels.